NDR Info. Das Kriminalhörspiel. Hören Sie heute den zweiten Teil des Kriminalhörspiels Kein Tag für Helden nach dem Roman von Christoph Ernst. Privatermittler Jakob Fabian recherchiert in einem angeblichen Plagiatsfall. Der Erfolgsroman des renommierten Schriftstellers Walter Weiden soll der Feder eines jüdischen Immigranten entstammen. Dörling Verlag, Klärchenstraße 57. Gegen 11:30 mittags war ich wieder in Hamburg gelandet. Auftrag erledigt. Dörling und Weiden könnten zufrieden sein. Unschuldsbeweis erbracht. Aber warum wollte man mich dann umbringen? Erfolgsautor Weiden war in einem anonymen Brief des Plagiats beschuldigt worden. Er habe sein erfolgreichstes Werk einem jüdischen Exilautor gestohlen, einem gewissen Weiß, der in einem KZ ermordet worden war. Den Nachlass von seiner geliebten Chantal hatte ich in Marseille durchforstet. Es gibt kein Manuskript mehr von Weiß. Es muss aber mal eins gegeben haben. Der Sohn der beiden nämlich, den ich an meinem letzten Abend noch ausfindig machen konnte, hatte mir anvertraut, dass Chantal seinerzeit mit einem Manuskript von Weiß nach Deutschland gereist war, um einen Verleger dafür aufzutreiben. Könnte es sich dabei um das Manuskript handeln, das Weiden Jahre später unter dem Titel »Die Blüten der Pandora« im Dörling Verlag publiziert hat? Chantal ist nach ihrer Deutschlandreise nie wieder aufgetaucht. Was ist aus ihr geworden? Ich muss hier vor Ort recherchieren. Es muss eine Spur von ihr geben. Kein Tag für Helden. Hörspiel in zwei Teilen nach dem Roman von Christoph Ernst. Zweiter Teil. Das Angebot ist sagenhaft. Du kannst nicht zulassen, dass er es ausschlägt. Im Verlag hatte mir eine freundliche junge Dame mitgeteilt, dass keiner der beiden Herren anwesend sei. Dörling Junior habe frei, Dörling Senior weile auf einer Tagung. Tochter Dorothee halte sich allerdings irgendwo im Hause auf. Gemeinsam suchten wir die Villa nach ihr ab. Geld ist nicht alles. Für ihn schon gar nicht. Sei nicht kindisch. Bei der Summe? Er hat schon Schlimmeres gemeistert. Die Metromedias-Anfrage ist durchaus honorig. Dass ich nicht lache. Du tust, als hätte ich ihn verraten. Das bringt es auf den Punkt. Ja. Frag deinen Bruder, der will dasselbe. Und du solltest endlich mal an dich denken. Vor allem jetzt. Vater wird nie verkaufen. Und ich werde dir nicht helfen, sein Lebenswerk zu zerstören. Die junge Frau neben mir war stehen geblieben. Ich flüsterte ihr meinen Dank zu und entließ sie mit einem Kopfnicken. Entschuldigen Sie den Überfall. Herr Fabian, wir wählen Sie noch in Frankreich. Wir haben Sie nicht erwartet. Es passt momentan absolut nicht. Tut mir leid. Ich muss Ihren Vater sprechen, dringend. Er ist nicht da. Sie müssen schon mit uns Vorlieb nehmen. Sie hielt ihre Hände eigenartig schützend über dem Bauch verschränkt. Ist sie schwanger? Hatte Jan-Peter Heinzen darauf mit seinem letzten Satz angespielt? Hoffentlich ist es so wichtig, wie Sie sagen. Bitte, nehmen Sie Platz. Ich berichtete chronologisch. Als ich mein Abenteuer auf der Küstenstraße schilderte, wo mich zwei Marseiller Gangster verfolgt hatten, guckten beide fassungslos. Sind Sie sicher, dass die Männer Sie töten wollten? Das ist doch grotesk. Die Freundin von Frau Weiden, Hanna Waag, hat mich per SMS auf diese Straße gelockt. Sie meinen, Frau Waag ist eine Komplizin von Frau Weiden? Sprechen die Tatsachen nicht eher dafür, dass Frau Weiden das Vertrauen ihrer Freundin missbraucht und gegen ihren Mann intrigiert? Das gilt es zu klären. Deshalb muss ich so dringend mit ihrem Vater reden. Es könnte sein, dass er es angesichts der Umstände vorzieht, meinen Auftrag zu stornieren. Übrigens bitte ich Sie um absolute Diskretion. Ich werde klären, wer hinter dem Anschlag steckt. Weil Sie annehmen, dass der Anschlag mit dem Typoskript zusammenhängt? Weil ich mich ungern beinahe umbringen lasse. Nach dem Verlagsbesuch bei Dörling schlenderte ich zum Cliff, orderte einen doppelten Espresso und blinzelte in die Sonne. Ab und zu komme ich gerne hierher. Mir blieb noch ein wenig Zeit, bevor Conny mich abholen wollte. Über der Außenalster sichelten Möwen durch strahlendes Hellblau, und die Bredenbeek tuckerte zwischen Seglern über glitzernde Wellen. Hier habe ich Conny das erste Mal geküsst. Ich war damals nach längerer Abwesenheit aus Thailand zurückgekehrt und kroch auf dem Zahnfleisch. Irgendwann sagte sie, ich solle sie für einen Moment halten. Ich nahm sie in den Arm, rein platonisch, als kleiner Bruder und feiger Verzichter. Doch dann legte sie ihren Kopf zurück. Als ihre Lippen sich voneinander lösten und einen schmalen Spalt freigaben, hielt ich es nicht mehr aus. Ich habe es nie bereut. Mein doppelter Espresso war alle. Ich ging zum Zahlen nach drinnen. Als ich keine 3 Minuten später aus dem Café trat, war mein Platz besetzt. Das gibt's doch nicht. Das kann nicht wahr sein. Valerie Weiden und Markus Dürling. Sie saßen von mir abgewandt und guckten in Richtung Anleger. Jetzt ergibt alles auf einmal einen Sinn. Klingt kompliziert, deine Geschichte. Und auch wieder nicht. Conny kam mit meinem speigelben Lader angefahren, an dem ich sehr hing. Ein uraltes Teil, doch technisch etwas verjüngt. Für den Dürling Verlag geht es bei der Weiden-Affäre um mehr als eine vergeigte Investition. Wenn ich Heinzen richtig verstanden habe, liegt ja bereits ein Übernahmeangebot von der Metro Media vor. Der Riss scheint quer durch die ganze Familie zu gehen. Wir waren schon auf der A1 Richtung Lübeck. Anna schlief auf der Rückbank. Sohn und Schwiegersohn auf der einen Seite, Tochter und Vater auf der anderen. Reine Geldgier gegen verlegerische Tradition. Und weißt du, was ich rausgefunden habe? Du wirst es mir gleich verraten? Ich habe mit Katzenstein telefoniert. Der Kritiker, dem das Manuskript zugeschickt wurde. Genau. Ein harter Knochen. Zuerst wollte er gar nicht mit mir reden. Doch als ich ihm sagte, dass ich für Meinhard Dürling ermittle, ist er aufgetaut. Er kennt die Dürlings seit Jahrzehnten und fühlt sich dem Senior sehr verbunden. Er hat mir gesteckt, dass Heinzen bereits bei der Metro Media war. Könnte es sein, dass es mehr um Dürling geht und weniger um Weiden? Weiden wird nur benutzt, um Dürling in die Enge zu treiben. Es geht um die Kontrolle über den Laden. Die Blüten sind nicht von Weiden, da bin ich mir mittlerweile sicher. Das wissen auch alle, außer dem Alten, der ist ahnungslos. Er hat die Edition gegen ihren Willen durchgesetzt, glaubt an Weiden und haftet mit Geld und Namen. Jetzt lassen sie ihn ins Messer laufen. Metro Media hat angeblich ein hervorragendes Angebot gemacht. Sie stellen ihn vor die Wahl, in Ehren abzudanken oder mit Pauken und Trompeten unterzugehen. Klingt plausibel. Nur, was springt für Weidens Frau dabei raus? Die versaut sich doch ihr Leben. Im Grunde genommen hast du nichts Konkretes. Aber das macht nichts. Ich bin trotzdem froh, dich wiederzusehen. Musste das sein? Ich hatte Meinhard Dürling in Mölln bei einer Stiftungstagung des Kulturforums direkt aus dem Tagungsraum gefischt. Tut mir leid. Ihre Tochter hat mir ihren Aufenthaltsort verraten. Lassen Sie uns am besten ins Café am Rathaus gehen. Ich erzählte ihm alles. Doch er zeigte kaum eine Gefühlsregung. Danke. Es war richtig, dass Sie mich da rausgeholt haben. Machen Sie weiter. Ab sofort arbeiten Sie nur noch für mich. Obwohl ich inzwischen davon überzeugt bin, dass Weiden nicht der Autor der Blüten ist? Klären Sie die Sache. So rasch wie möglich. Sollten Weidens Frau und ihr Sohn in den Anschlag verwickelt sein, erfährt die Staatsanwaltschaft davon. Tun Sie, was Sie tun müssen. Wie kalt sein Zorn ist. Wie der enttäuschte König Lear. Haben Sie Kinder, Herr Fabian? Eine Tochter. Sie ist 1 Jahr alt. Ich muss mir Klarheit über Markus verschaffen. Sein Verrat wäre meine Bankrotterklärung als Vater. Ich wollte nie wahrhaben, dass er sich nicht für Literatur begeistern kann. Und das Schlimme ist, mein Irrtum geht zulasten von Dorothee. Wie bereitwillig er mir Intimitäten anvertraut. Manchmal glaube ich, sie hat Jan-Peter Heinzen nur geheiratet, um mich zu strafen. Toter Mann. Platt wie eine Flunder. Seit 36 Stunden auf den Beinen. Ich hatte mir Weidens Biografie noch mal zu Gemüte geführt. Wo könnte er Chantal begegnet sein? Laut Homepage wohnte Weiden 1955 schon in Hamburg. Also war es naheliegend, dass er ihr dort begegnet war. Ich muss schnell sein. Schneller als die anderen. Ich hatte bereits einen Beschatter engagiert, einen alten Bekannten vom Kiez. Der sollte sich Markus Dürling und Schwiegersohn Jan-Peter Heinzen vorknüpfen. Allerdings war ich nicht mehr in der Lage, meine Gedanken an irgendwen zu vertiefen. Hau dich aufs Ohr, Bruder. Penn dich aus. Alles andere hat Zeit. Hatte es das wirklich? Ich hatte bei der Staatsanwaltschaft angerufen und nach Dr. Axel Hinrichs gefragt. Ich suche eine Frau. Schön. Sie ist vor genau 55 Jahren verschwunden. Na wunderbar. Man hat sie über Interpol gesucht. Ich habe Porträtfotos, ihr Alter, ihren Namen und ihre Körpergröße. Na, die waren damals auch nicht unfähiger als heute. Dr. Axel Hinrichs war ein weitläufiger Bekannter, dessen Hilfsbereitschaft mich immer wieder überraschte. Ich glaube, sie ist den Behörden durch die Lappen gegangen, weil die Nachforschungen zu unspezifisch waren. Man hat eine verschwundene Französin gesucht, aber nie gezielt in Hamburg. Mir schwant Übles. Haben Sie eine Ahnung, wie oft die Behörde inzwischen umgezogen ist? Wahrscheinlich sind die Akten längst über den Jordan. Mord verjährt nicht. Das Ganze lässt sich zeitlich eingrenzen, maximal 6 Monate. Leichen können jahrelang unerkannt bleiben. Innerhalb des Zeitfensters war sie noch zu identifizieren. Machen Sie Witze, schon nach 3 Monaten ist nicht mehr viel zu erkennen. Bis auf Körpergröße, Geschlecht und das wahrscheinliche Alter. Mit etwas Glück auch noch Haarfarbe, Gewicht und Kleidung. Sowie die Todesursache. Seit wann beschäftigen Sie sich mit Forensik? Aber ich sehe schon. Ich werde einen Praktikanten ins Archiv schicken. Wie bald? Sofort. Schön. Ich hatte mich bei Katzenstein angekündigt. Er wohnte in Einhaus, der ersten Ortschaft nördlich von Ratzeburg. Ein Großstadtflüchtling, genau wie ich. Draußen überm See riss die Wolkendecke auf. Durch das Ensemble von Lila-Grau brachen gleißende Lichtbündel und zerplatzten auf dem Wasser. Eine Szenerie wie aus einem Caspar-David-Friedrich-Gemälde. Seit wann verdächtigen Sie Weiden? Seit mir klar wurde, dass sich das Manuskript nie in dem von mir gesichteten Nachlass befunden hatte, gab es nur eine wirklich schlüssige Erklärung für seine Angst. Er wusste, dass es echt war. Außerdem hat er fallen lassen, dass er meine Recherchen in Frankreich für sinnlos halte. Also befand es sich schon seit Jahrzehnten nicht mehr da, wo es angeblich gefunden worden war. Weiden war in Frankreich und hat das Leben von Weiß recherchiert. Hätte er dort nicht auf das Skript stoßen können? Das war lange nach Chantals Verschwinden. Meines Erachtens fuhr er nur hin, um zu klären, ob es weitere Kopien gab. Chantal verschwand im Sommer 55. Sein Buch erschien ein paar Jahre später. Es hätte ein Doppel geben können oder frühere Fassungen. Diese Frau im Altersheim. Céleste Renard. Die schien Ihnen glaubwürdig? Absolut. Ich traue Walter Weiden allerhand zu, aber das... Wie sehr er sich um Fairness bemüht. Dabei hat er noch eine Rechnung mit Weiden offen. Die Sache erinnert mich fatal an die Köppen-Littner-Affäre. Köppen gab Ende der 40er die Aufzeichnung aus einem Erdloch heraus. Vorlage war der Überlebensbericht des jüdischen Briefmarkenhändlers Jakob Littner, den Köppen literarisch hatte überarbeiten sollen. Das Buch fiel durch. Littner wanderte nach New York aus und verstarb. Anfang der 90er veröffentlichte Köppen bei Suhrkamp erneut den Roman, wobei er nun behauptete, es habe nie eine Vorlage gegeben. Die Sache flog erst auf, als ein Neffe Littners später in New York die Übersetzung des Urtexts unter dem Titel »Reise durch die Nacht« vorlegte. Wissen Sie, Erinnerung ist kein persönliches Verdienst. Doch es ist entscheidend, wer sich da woran erinnert. Ein Autor darf die Grenzen zwischen Realität und Fiktion verwischen. Problematisch wird es, wenn er seine Fiktion als authentisch ausgibt. Oder, wie in Köppens Fall, das Erlebte zur Fiktion erklärt. Ich werde ausufernd. Verzeihen Sie. Wissen Sie, dass sich Weiden den Text des ermordeten Weiß angeeignet hat, ist schlimm genug. Aber das Verschwinden von Chantal, das kann alle möglichen Gründe haben. Chantal ist nach Deutschland gereist, mit dem Vermächtnis ihres toten Geliebten im Gepäck. Sie erzählt ihrem Sohn beim einzigen Treffen von seinem Vater, verheimlicht immer noch ihre Mutterschaft und offenbart ihm dann, sie wolle in Deutschland einen Verlag für das Buch suchen. Tja, und? Sie sagte ihrem Sohn alles, was er wissen musste, falls er eines Tages erführe, wer sie war. Dann erledigte sie, was noch zu erledigen war, und bestieg ein Schiff nach Amerika. Oder ging in ein Hotel und nahm eine Überdosis Veronal. Sie war eine Kämpfernatur. Eine, die das Leben liebte. Gerade deshalb. Wer das tut und es so tut, wie sie es getan hat, ist alles andere als feige. Glauben Sie mir. Über dem Kanal schwebten noch zarte Dunstschleier, flüchtige Mahner an nächtliche Nebel. Doch die Sonne triumphierte längst. Es war 7:15. So früh auf den Beinen. Wollen Sie etwa zu uns? Valerie Weidens Strahlen war wohl dem herrlichen Morgen geschuldet und der Tatsache, dass sie ihn auf dem Rücken ihrer Hannoveraner-Stute verbringen durfte. Ist Ihr Mann schon auf? Wo denken Sie hin? Er arbeitet bis spät. Es gibt keine Papiere in Henriat Duchamps Nachlass. Deswegen hätten Sie sich kaum herbemühen müssen. Das weiß ich bereits von Hannah. Wie hat sie Sie denn angerufen? Über Festnetz oder Handy? Auf was wollen Sie hinaus? Ich erzählte ihr die ganze Geschichte. Aha, jetzt begreife ich. Sie vermuten ein Komplott und mich verdächtigen Sie gleich mit. Wenn ich bei den Recherchen über die Klippen gegangen wäre, hätte es so ausgesehen, als sei ich auf einer heißen Spur. Und dunkle Kanäle hätten keine Mühen gescheut, mich vom Entdecken der Wahrheit abzuhalten. Das ist absurd. Im Gegenteil. Das hätte alle davon überzeugt, die Erpresser ihres Mannes seien in Südfrankreich. Wieso sollte ich meinen eigenen Mann erpressen? Wie sind Sie darauf gekommen, dass die Blüten nicht von Weiden sind? Sind Sie jetzt völlig verrückt geworden? Chantal Monty ist Mitte der 50er mit dem Typoskript nach Deutschland gereist, um es hier zu verkaufen. Und mein Mann ist über Sie in den Besitz der Vorlage gekommen, stimmt's? Herr Fabian, ich werde meinen Mann bitten, Sie von Ihren Pflichten zu entbinden. Sie schlug ihre Unterschenkel gegen die Flanken des Pferdes, das ich an der Trense packte. Sind Sie nicht mehr bei Trost? Lassen Sie gefälligst die Zügel los. Vielleicht teilen Sie Ihrem Gatten gleich auch noch mit, dass Sie sich gestern mit Markus Dörling getroffen haben. Das weiß er bereits. Wir hatten ein berufliches Meeting. Und jetzt lassen Sie sofort los. Allmählich kommt Bewegung in die Sache. Kurz nach Valerie Weidens bühnentauglichem Abgang hatte sie schon ein Treffen mit Markus Dörling und Jan-Peter Heinzen arrangiert. Carlo, mein Mitarbeiter, hatte sie vor Heinzens Wohnung gesichtet. Kriegsrat. Die halten Kriegsrat. Denen geht der Arsch auf Grundeis. Heinzen war zuvor noch auf dem Kiez aufgetaucht. Dort hatte er sich mit einem Typen aus dem Milieu getroffen. Wir werden kaum privat geplauscht haben. Und Reinhard, mein Spitzel in Marseille, hatte mir den Namen der Todesengel durchgegeben und den ihres Kontaktmannes in Hamburg. Er hieß Mark Dreiser. Carlo war ihm schon auf den Fersen. Zieht euch warm an, Jungs. Die nächste Runde geht an mich. Carlo hatte Mark Dreisers Adresse und aktuellen Aufenthaltsort ratzfatz ausfindig gemacht. Dreiser war der Mann, mit dem sich Heinzen zuvor getroffen hatte. Machen wir es kurz. Können wir offen reden? Über was? Er hockte an einem der Tische im hinteren Bereich und stach aus dem Umfeld der spätjugendlichen Retro-Hopper heraus, wie eine schwarze Ratte zwischen grauen Mäusen. Über Markus Dörling. Wen? Markus Dörling ist hier kein Begriff. Na gut, fangen wir mit Jan-Peter Heinzen an. Was fragst denn du mich für einen Stussspacken? Der Typ hat Bizeps in Übergröße, frisst Muskelaufbaupräparate und pumpt Eisen. Kommst hier rein? Sappelst mir in mein Essen? Verpiss dich, sonst mache ich dich rund. Ganz ruhig. Carlos starker Arm zwang Dreiser auf den Sitz zurück. Und zwar just in dem Moment, in dem er aufgesprungen war, um mir an die Gurgel zu gehen. Der Lude reagierte prompt. Wie ein Hochdruckreifen, dem man die Luft ablässt. Mark, deine Geschäfte interessieren uns gar nicht. Uns interessieren bloß Dörling und Heinzen. Die haben dich in eine ziemlich verkackte Lage gebracht. Für Erpressung und Beihilfe zum Mord kassierst du locker 10 bis 15. Dörling und Heinzen sind Bürger. Dreimal darfst du raten, wen ihre Anwälte dem Gericht als Sündenbock liefern. Ich habe keine Ahnung, wovon sie reden. Davon, dass die zwei Saubermänner dich ablenken, wenn's zur Sache geht. Ihr seid keine Bullen? Werden euch geschickt? Reden wir über Dörling. Und alles wird gut. Ihr versprecht, dass ich nicht in die Sache verwickelt werde? Ich will die zwei Typen. Sag, was du zu sagen hast, dann stehen wir auf und du trinkst deinen Mokka zu Ende. Der Auftrag kam von Heinzen. Aber der hatte nie vor, die Nase platt zu machen. Die sollten dem nur einen Schrecken einjagen. Wie? Auf Zuruf. Über die Frau. Der wusste doch gar nicht, wen sie da schicken würden. Die Frau sollte ihn an dem verabredeten Punkt abliefern. Was ging schief? Die Enforcer hatten einen Unfall und sind dabei totgegangen. Die Nase hat eine Biege gemacht. Allmählich dämmert ihm, wer vor ihm sitzt. Ich hab damit nichts zu tun. Was ist mit den Kopien? Um den Alten hochzunehmen? Ich weiß nichts. Was wollte denn Heinzen vorhin von dir? Nix. Nur so checken. Mark. Er sagt, er ist unter Druck, braucht jemanden Zuverlässigen, ganz ruckzuck. Zuverlässigen? Wofür? Für so eine Nummer eben, wie in Marseille. Auf wen hat er es abgesehen? Seine Stirn glänzt. Helle, glitzernde Tröpfchen. Angstschweiß. Hat er mir nicht gesteckt. Ehrlich, ich schwör's. So auf die Schnelle geht das nicht, hab ich ihm gesagt. Ist zu riskant. Dann zog er Leine zu Mostovic. Fein gemacht, Junge. Dann weiterhin guten Appetit. Du weißt, wie es geht. Bist du schlau, sind wir uns nie begegnet. Sonst sehen wir uns wieder. Mittlerweile war es 22:30. Der Himmel war noch hell, aber das warme Gelb der Straßenbeleuchtung bildete bereits Lichthöfe um Laternenmasten. Die kürzeste Nacht des Jahres ist im Anmarsch. Ich hatte Carlo in seiner Wohnwerkstatt abgesetzt. Er kannte diesen Mostovic, ein Pole und Hardcore-Krimineller, dem man möglichst nicht begegnen sollte. Jetzt war ich auf dem Weg ins Lauenburgische. Wir haben Sie gefunden. Dr. Hinrichs. So wie es aussieht, handelt es sich um ein Sexualdelikt. Wo? Sie lag in einer Ruine am Lehmweg. Es gab zu dieser Zeit eine ganze Serie sogenannter Trümmermorde. Hat man den Täter damals gefasst? Nein. Und der Fall ist eindeutig dieser Serie zuzuordnen? Sie ist das einzige Opfer, das nicht missbraucht wurde. Die Ermittler haben sich das damals damit erklärt, dass der Täter gestört worden sein muss. Hatte der Täter einen unverwechselbaren Modus operandi? Er hat die Frauen entkleidet, geschändet und erwürgt. Ist über die Morde berichtet worden? Im Vorgang liegen 3 Zeitungsausschnitte. Die Tote war die Geliebte eines Exilschriftstellers, dessen letzten nie erschienenen Roman Walter Weiden geklaut und unter eigenem Namen veröffentlicht haben soll. Vom Sohn der Frau weiß ich, dass sie nach Deutschland gefahren ist, um das Buch hier zu verkaufen. Von dieser Reise ist sie nie zurückgekehrt. Mittlerweile weiß ich auch, dass Weiden zur Zeit ihres Verschwindens bereits von Berlin nach Hamburg gezogen war. Sie verdächtigen ihn? Ich bin davon überzeugt, dass er sich das Skript unter den Nagel gerissen hat. Die Frau ist vorher verschwunden. Der Rest liegt dann sehr nahe. Können Sie beweisen, dass er das Buch gestohlen hat? Nein. Vergessen Sie es. Jedes Schwurgericht würde ihn freisprechen. Und selbst wenn Sie Zeugen beibrächten, die könnten sich nach 50 Jahren gar nicht mehr an den Abend erinnern. Befragt ein Anwalt bloß, was für ein Wetter an dem Tag war. Wenn Sie es nicht mehr wissen oder sich irren, ist Ihre Glaubwürdigkeit erschüttert. Kein Gericht würde ihn dann noch wegen Mordes verurteilen. Ihre einzige Chance ist ein Geständnis. Ohne Zwang. Vor Zeugen. Sonst ist es Nötigung. Scheiße. Er hat recht. Der Lader fehlte. Ich hörte kein Bellen. Alles dunkel. Gelegentlich kam Conny zwar später, aber sie meldete sich dann. Kein Mensch da. Außerdem war sie mit Kind und Hund unterwegs. Conny! Bruno? Wo seid ihr? Shit. Ich bin im Augenblick nicht zu erreichen. Hinterlassen Sie bitte eine Nachricht. Auf Wiederhören. Verdammter Mist. Ruhig, Junge. Keine Panik. Sie wollte sich heute mit den Mädels treffen. Vielleicht sind sie abgestürzt. Sie waren es nicht. Das ergab einen Anruf bei Caro, ihrer Freundin. Ihren Angaben zufolge sind sie alle um 9:45 aufgebrochen. Ich muss noch mal raus. Die Strecke abfahren. Ich hatte Zarrentin längst hinter mir und war an den Kiesgruben des Betonwerks vorbei. Kein Lader. Nirgends. Ich hatte die Zusatzscheinwerfer eingeschaltet und kroch mittlerweile die Landstraße entlang. Ich darf nichts übersehen. Minuten später passierte ich die Raststätte Gudo. Da, auf der anderen Seite. Das Absperrband. Das ist nicht wahr. Ich peitschte den Volvo bis zur Brücke über die Querverbindung Gudo-Büchen. Ich fuhr unter der Autobahn durch und wieder zurück Richtung Berlin. An diesem Stück schneidet die A24 sich durch Nadelwald und die Tannen warfen gespenstische Schatten. Ein Albtraum. Macht, dass ich erwache. Ich musste an Mark Dreiser und an diesen Mostowitsch denken. Dreiser hatte Schiss gehabt. Mach dich nicht irre, Junge. Das kann der Typ doch gar nicht so schnell gebacken kriegen. Ich hielt auf dem Seitenstreifen, ließ das Licht brennen. Mein Puls wummerte, meine Knie tanzten. Es gab keine Bremsspuren. Der Lader war seitlich abgedriftet und in einem 10-Grad-Winkel in den Wald geknallt. Dann sah ich das Wrack und wusste, dass alles, für das ich gewappnet war, nicht ausreichen würde. Süßes Gift, größtes Versprechen, letzte Verheißung, Schuld, Sühne, Verdammnis und Erlösung. Die Küche roch noch nach Annas Brei. Auf dem Tisch die Flasche Oldeslohr, die Conny für unsere Nachbarn besorgt hatte. Sie hatte sie heute Abend vorbeibringen wollen. Jetzt stand sie da und starrte mich an. Es soll so sein. Es ist kein Rückfall, sondern eine Erkenntnis. Die Einsicht in das Unausweichliche. Am Ende behält doch der Teufel recht. Ein Geist. Das scharrt dein toter Hund. Es kratzte weiter. Das kann nicht sein. Das sind ein Dutzend Kilometer. Der hätte über die Autobahn und Querfelder einlaufen müssen. Geister kratzen vielleicht noch, aber sie fiepen nicht. Bruno, wo kommst du denn her? Ich nahm mitten in der Tür Platz, sackte in die Knie, direkt vor dem Hund, berührte seinen zitternden, warmen Körper und schlang ihm die Arme um den Hals. Bruno ertrug mich tapfer, bis er mir nachdrücklich das Gesicht leckte und mich daran erinnerte, dass er einen weiten Weg hinter sich hatte und hungrig war. Jakob? Conny? Bist du wach? Hallo Jakob! Wo seid ihr? Hörst du mich? Der Empfang hier ist ganz schlecht. Wie geht es euch? Wir sind in Boberg im Krankenhaus. Wir hatten einen Unfall. Sie wollen uns ein paar Tage hier behalten, aber nur zur Sicherheit. Die Kleine hat nur ein paar Schürfwunden und Prellungen. Sie liegt jetzt neben mir und schläft. Und du? Ich muss eine Weile Halskrause tragen, aber sonst ist alles gut. Ich bin so erleichtert. Nur der Lader ist hinüber und ich mache mir Sorgen um Bruno. Der ist hier. Er hat plötzlich an der Tür gekratzt. Jakob? Ja? Das Leben ist so kostbar. Jakob? Ja? Ich melde mich wieder, ja? Ja. Man kann den Teufel nicht besiegen. Aber man kann die Straßenseite wechseln, wenn er auf einen zukommt. Oh. Sind Sie von Sinn? Sieht ganz danach aus. Das kostet Sie Ihre Lizenz. Herr Fabian, wie kommen Sie dazu, hier so einzudringen? Dieser Mann da, Ihr Schwiegersohn, hat versucht, meine Familie zu töten. Meine Frau und meine Tochter liegen im Krankenhaus. Sie sind ja verrückt. Ich weiß überhaupt nicht, wovon er spricht. Sie haben sich gestern Nachmittag auf St. Pauli mit einem Zuhälter namens Dreiser getroffen. Richtig? Bitte antworte ihm. Willst du etwa, dass ich mich von diesem Irren rechtfertige? Ja oder nein? Ich höre. Dreiser konnte Ihnen nicht helfen. Er hat Sie an Mostowitsch delegiert. Was geht hier vor? Dorothee, gut, dass du kommst. Setz dich hin und halt den Mund. Vater, also bitte. Ich habe gestern selbst mit Mark Dreiser gesprochen. Er hat vor Zeugen zugegeben, den Kontakt für Sie in Marseille hergestellt zu haben, um den Anschlag auf mich zu arrangieren. Sag, dass Herr Fabian sich täuscht. Sie waren einfach zu begierig darauf, mich in Frankreich festzuhalten. Sie sollten fantastische Geschichten schreiben. Im Auftrag der Metro Media versuchten Sie, Ihren Schwiegervater so sehr zu beschädigen, dass er sich gegen eine Übernahme durch die Metro nicht mehr wehren kann. Aber es interessiert Ihre Frau vielleicht, dass die Idee ursprünglich gar nicht von Ihnen kam. Sondern? Das hat sich Valerie Weiden ausgedacht. Zusammen mit ihrem Sohn. Warum sollte sie das tun? Wahrscheinlich liebt sie ihren Bruder, was weiß ich. Jedenfalls hat sie dafür gesorgt, dass ihre Freundin Hannah Wagen Ex alles Mögliche für den Coup inszenierte. Aber warum das Ganze? Ihr Bruder hat sich von ihrem Mann davon überzeugen lassen, dass die Zukunft des Verlages bei der Metromedia liegt. Das ist gelogen. Sie verdrehen völlig die Fakten. Mein Gott. Dorothy, hör zu. Es war alles ganz anders. Es war Marcos Idee und sie war gut, verdammt nochmal. Sie war gut. Wir haben uns die Aktion zusammen ausgedacht, aber doch nicht, um dem Verlag zu schaden. Nur um ihn vor den Folgen dieses halsbrecherischen Projekts zu schützen. Markus und ich haben euch beschworen, doch ihr habt euch durch nichts davon abbringen lassen. Wieso hast du nicht oft mit mir darüber geredet? Ich hab dir die Expertisen über Kauf- und Leseverhalten gegeben, dir vorgerechnet, wie wir uns finanziell binden. Das hat dich nicht interessiert. Du folgst deinem Vater blind in allem, was er vorgibt. Wie geschäftsschädigend das auch sein mag. Der Einzige, der sich hier geschäftsschädigend verhält, bist du. Wirf endlich einen Blick auf unsere Finanzen. Wir stehen mit dem Rücken an der Wand. Geld, Geld, Geld. Immer redest du nur vom Geld. Wir haben keinen Cent mehr übrig für die Promotion dieser beschissenen Ausgabe. Siehst du nicht, worum es hier geht? Publicity, kostenlose Publicity, gute alte Werbung. Ein Skandal, der sich gewaschen hat. Schlagzeilen. Walter Weiden wird ans Kreuz geschlagen und am dritten Tag steht er von den Toten wieder auf und signiert in Seelenruhe seine Bücher, die ihm die Leute aus der Hand reißen. Verstehst du? Es ist ein PR-Gag. Ein beschissener PR-Gag. Sie also haben Katzenstein die Unterlagen geschickt. Ja, das war ein Fehler. Ursprünglich wollten Sie Weiden also nur denunzieren und abwarten, was passiert. Das mit der Erpressung von Weiden kam später. Ja. Und die Nummer in Frankreich? Die sollten Sie bloß erschrecken. Aber dann haben Sie mitgekriegt, dass ich nach dem Sohn von Weiß gesucht habe und haben den Auftrag ein bisschen nachgebessert, nicht wahr? Sie mussten mich davon abhalten, ihn zu finden. Weil Ihnen mittlerweile klar geworden war, dass Weiden nicht der Autor der Blüten sein konnte und der Verlag dem Erben von Erich Weiß bergeweise Geld schuldete. Wie bitte? Das war ganze Arbeit. Respekt. Nur eines wundert mich. Was macht Sie so sicher, dass die Blüten nicht von Weiden stammen? Alle Indizien sprechen dafür. Sicher bin ich mir erst, wenn Beweise vorliegen. Oder ein Geständnis. Beides dürfte nicht leicht zu beschaffen sein. Deshalb irritiert mich Heinzens Reaktion ja auch so. Verstehe. Wenn er wirklich von Weidens Urheberschaft überzeugt gewesen wäre, hätte er keinen Grund gehabt, sie beseitigen zu lassen. Genau. Aber er verfiel in Panik, als er hörte, dass ich den Sohn von Weiß suchte. Sie wussten bis jetzt also noch gar nicht, ob er das getan hat. Das war nur eine Falle. Langsam beginne ich zu verstehen, wieso Sie uns empfohlen wurden. Danke. Ich nehme es als Kompliment. Viel entscheidender ist jetzt, ob Ihr Sohn und Valerie Weiden in die Mordanschläge verwickelt sind oder ob Heinzen in Eigenregie gehandelt hat. Sicher. Ich brachte Conny einen Blumenstrauß ans Krankenbett. Hallo, mein Schatz. Ihre Lippe war am Abschwellen. Ich küsste sie zaghaft auf die Stirn. Für leidenschaftliche Küsse war es eindeutig noch zu früh. Sieh mich bloß nicht genau an. Ich sehe aus wie Quasimodo. Aua, verdammt. Lachen kann ich auch nicht mehr. Schläft Anna noch? Ich streichelte der Kleinen zärtlich die Wange. Sie lag in einem Kinderbett neben Conny und sah ganz wohl und friedlich aus. Das Fahrzeug, von dem ich gerammt worden bin, haben sie gefunden. Die Fahrer haben gestanden. Zwei Cretins aus Parchim waren besoffen. Wie? Ich weiß es erst seit 2 Stunden. Die Sache hat nichts mit Frankreich zu tun. Ist ja schon gut, Bruno. Ich weiß, dass ich dich vernachlässigt habe. Komm, spielen wir ein bisschen. Was, wenn Weiden aus dem Ruder läuft? Die Sonne begann sich zu röten und tauchte den Himmel in Malve. Der See lag still. Und Jan-Peter Heinzen? Scheint völlig unberechenbar. Auf dem Weg von Conny nach Großzecher hatte mich eine aufgelöste Dorothee Dörling angerufen. Jan-Peter Heinzen sei ausgerastet und habe unter wüsten Drohungen die Wohnung verlassen. Jetzt erwäge die Familie zivil- und strafrechtliche Schritte. Ich sollte mich mit Katzenstein besprechen. Ich sah es auf den ersten Blick. Da stimmt was nicht. Die Haustür stand einen Spalt weit offen. Als ich das Haus betrat, herrschte eine Art Stille, wie sie nur der Tod produziert. Katzenstein lag bäuchlings auf dem Teppich im Wohnzimmer, das Gesicht zur Seite gedreht. Seine Lider waren halb geschlossen, die Pupillen ganz weit und noch nicht eingetrübt. Der Mund stand offen. Ein Stück weiter die abstrakte Bronzeskulptur, mit der man ihn erschlagen hatte. Wie lange er hier wohl schon liegt? Hier liegt ein toter Mann. Am Straußenberg 3. Ein Haus. Ah, der Herr Detektiv. Was wollen Sie denn hier? Wir müssen reden. Worüber? Über Chantal. Hauen Sie ab! Weiden war allein. Er führte mich ins Halbdunkel der Tenne und ließ sich kraftlos in einen Sessel plumpsen. Sie sehen beinahe so beschissen aus, wie ich mich fühle. Ihre Vorwürfe gegen Valerie sind absurd. Sicher. Wann haben Sie Katzenstein das letzte Mal gesehen? Vor 2 Tagen. Auf was wollen Sie hinaus? Die Sache ist anders, als Katzenstein sich das denkt. Ich bin im Besitz von Tatortfotos, auf denen Chantal eindeutig zu identifizieren ist. Der Täter hat sie erwürgt und entkleidet. Die Polizei vermutete damals ein Sexualdelikt. Verstehe. Sie denken, ich habe sie ermordet, um an das Grip zu kommen? Da irren Sie aber gewaltig. Bis eben wusste ich nicht, was mit ihr geschehen ist. Hat Katzenstein Sie nicht auf Chantal angesprochen? Doch, aber das hat er mit keiner Silbe erwähnt. Sondern? Das soll er Ihnen selbst sagen. Kann er nicht. Er ist tot. Wie? Er sagte zurück. Sein grauer Teint wechselte zu aschfahl. Man hat ihn erschlagen. Ich habe ihn heute gefunden. Es sah aus, als hätte er seinen Mörder gekannt. Oh Gott. Haben Sie sie erst in die Ruinen gelockt und dann erdrosselt? Haben Sie sie vorher gezwungen, sich auszuziehen und sie anschließend erwürgt? Oder waren Sie gnädig genug, ihr diese Erniedrigung im Angesicht des Todes zu ersparen? Hören Sie auf! Die letzte kleine Großzügigkeit hat ihren Preis, nicht wahr? Leute, die erdrosselt werden, neigen dazu, sich einzunässen. Man muss also überlegen, ob ihr bisschen flüchtige Würde die eigene Unannehmlichkeit hinterher aufwiegt. Hören Sie auf! Es sei denn, man zieht Lustgewinn daraus, warmen Frauenleichen die verschmutzte Unterwäsche abzuziehen. Sie sind ein perverses Schwein. Das trifft eher auf den zu, der Chantal Monti getötet hat und seine Tat dann so aussehen ließ, dass die Polizei glaubte, es sei die Tat des Trümmermörders. Weiden zeigte keine Reaktion. Er stierte vor sich hin, das zerfurchte Gesicht wie aus Stein gemeißelt. Ich war erschöpft und angeekelt. Was treibst du hier? Wozu? Es rettet doch nichts mehr. Worum geht's hier noch? Um die Wahrheit? Wessen Wahrheit? Es ist komplizierter, als Sie denken. Wir hatten uns eine Weile angeschwiegen. Ich war schon halb im Gehen begriffen, stand noch unentschlossen herum. Nun war ich so baff, dass ich mich setzen musste. Zunächst sollte ich das Manuskript nur für Sie verwahren. Nachdem sie dann verschwunden war und nicht wieder auftauchte, stellte sich allerdings die Frage, ob es ewig unter Verschluss bleiben sollte. Chantal hat Ihnen das Manuskript freiwillig gegeben. Was sonst? Wann soll das gewesen sein? Ende Juli 1955. In Hamburg. In meinem Zimmer in der Armgardstraße. Begegnet bin ich ihr in Berlin. Bei einer Lesung am Steinplatz. Jemand stellte sie mir vor. Sie sei die frühere Lebensgefährtin von Weiß. Sie hatte eine Odyssee durch 3 Westzonen hinter sich. Sie wollte einen Verleger finden und hatte überall nur Absagen kassiert. Sie war ratlos. Wer immer den Text auch las, erklärte ihr, er sei hervorragend. Trotzdem schien das Buch unverkäuflich. Sie bat mich, einen Blick drauf zu werfen. Und? Ich wollte ihr sagen, das Buch sei beschissen, sie solle keine Zeit mehr darauf verwenden, sondern den Toten endlich begraben und nach Hause fahren. Aber? Ich machte dann den Fehler, den Durchschlag zu lesen. Und spätestens nach 10 Seiten war mir klar, dass ich einen großartigen Roman in Händen hielt. Allerdings verstand ich, wieso sich kein Mensch traute, es zu veröffentlichen. Nämlich? Es rührte an Wunden, die in Generationen nicht verheilt sein würden. Die Schuld, das kollektive Versagen, den Selbstmord der Kultur, die ganze blutige braune Soße. Die Zeit war noch nicht reif. Noch nicht. Oder nicht mehr. Jedenfalls nicht im Westen, wo alle Zeichen auf Fresswelle und Restauration standen. Also sagten Sie ihr, sie solle es im Osten versuchen? Das lag nahe. Dort saßen die meisten der zurückgekehrten Exilautoren. Aber? Es war nicht ohne Risiko. In Ost-Berlin standen Westexilanten unter scharfem Beschuss. So ein Packen Papier kann echter Sprengstoff sein. In den falschen Händen wird daraus schnell konterrevolutionäres Agitationsmaterial. Deshalb ließ sie mir den Durchschlag da. Zur Sicherheit, falls man sie verhaften würde. Wessen Idee war das? Dazu riet uns ein gemeinsamer Bekannter. Sein Vorschlag leuchtete uns sofort ein. Als sie sich dann nach 4 Tagen nicht meldete, schwante mir Übles. Ich fuhr ihr nach, ich suchte sie. Sie war spurlos verschwunden. Ich bin sogar selbst nach Südfrankreich gefahren und habe Menschen getroffen, die sie gekannt hatten. Doch seit dem Frühsommer 1955 hatte keiner mehr was von ihr gehört. Eines Morgens wachte ich auf und wusste, dass sie nicht mehr lebte. Und die ganze Zeit lag dieses wunderbare Skript bei Ihnen herum. Ja. Es schrie nach Veröffentlichung. Es war wie ein Fluch. Ich wollte es loswerden. Also entschlossen Sie sich, es unter Ihrem Namen zu veröffentlichen. Die Versuchung war zu groß. Was war mit denen, die Weißskript kannten? Der Lackmustest war ein älterer Autor. Derselbe, der mir seinerzeit von Weiß erzählt hatte. Dem gab ich meine Version. Als er hinterher zu mir kam, heulte er vor Rührung. Das sei der einfühlsamste Roman übers Exil, den er je gelesen hatte. Er hatte meinen unverwechselbaren Stil in jedem Absatz erkannt. Verstehe. Wie vertrug sich diese Lüge mit Ihrem Anspruch als Künstler? Nur Katzenstein, dieser bettmesserische, neunmal kluge Narr, hat er nie so ganz mitgespielt. Seien Sie realistisch. Weiß hatte nichts mehr davon, wenn die Blüten unter seinem Namen erschienen. Wieso hat Meinhard Dörling nicht interveniert? Der leitete damals schon den Verlag. Seit wann wusste Dörling Bescheid? Kannte er Chantal? Was soll das? Es ist wichtig. Na schön, ja, verdammt, er war viel bei mir. In Berlin oder Hamburg? Sowohl als auch. Als sie damals verschwand, sind sie zur Polizei gegangen. Hab ich Ihnen doch schon gesagt. Ich war im Ostsektor und in den Westsektoren. Aber nicht in Hamburg. Was jeder andere getan hätte. Sie sind nie auf die Idee gekommen, dass sie es eventuell gar nicht bis zum Zug geschafft hat? Er stierte an mir vorbei. Ich sah den Schweiß, der sich am Rand seines Haaransatzes bildete. Dafür gibt's nur 2 Erklärungen. Entweder haben Sie sie zum Bahnhof gebracht, oder jemand anders hat sie begleitet, der Ihnen glaubhaft versicherte, sie sei nach Berlin abgereist. Falls dem so sei, ist dieser Mann wahrscheinlich Ihr Mörder. Ein Notfall. Wir müssen sofort hierher kommen. Dörling hier. Ich wollte Ihnen mitteilen, dass Walter Weiden vergangene Nacht im Krankenhaus gestorben ist. Herzversagen, so der ärztliche Befund. Jan-Peter Heinzen hatte einen schweren Autounfall. Näheres ist noch nicht bekannt. Ich bin in Salem. Bitte melden Sie sich umgehend bei mir. Scheiße. Biden war knapp davor gewesen, den Schlüssel rauszurücken. Wären uns nur 5 Minuten mehr vergönnt gewesen. 5 Minuten. Es fällt mir schwer, Ihnen zu danken. Ich werde es vermutlich immer bedauern, Sie engagiert zu haben. 10 Tage und alles, was ich in Jahrzehnten aufgebaut habe, ist dahin. Das ist nicht Ihre Schuld. Ich war zu gutgläubig. Und jetzt kriege ich die Quittung. König Lear. Diese alten Männer haben alle was von der Tragik eines Lear. Beeindruckend, wie rasant sich das alles entwickelt hat. Nur, dass Dörling kein Lear ist, sondern ein Edmund. Eine Orgie von Verrat, Gewalt und Niedertracht. Der Mord an Katzenstein. Dann Weidens Tod. Jan-Peters Suizid. Er hat sich selbst gerichtet. Heinzen hat sich umgebracht? Ich dachte, er hatte einen Unfall. Unfalltod, das ist die offizielle Verlautbarung. Aber ich hege keinen Zweifel daran, dass er seinem Leben selbst am Ende bereitete. Nach allem, was er uns angetan hat. Außerdem scheint es mir so gut wie erwiesen, dass er den Mord an Katzenstein zu verantworten hat. Applaus. Meinen Ergebnissen Respekt. Ihre Rede war bewegend. Bis gestern hätte ich Ihnen die vielleicht sogar abgekauft. Wissen Sie, Heinzen hatte keinen Grund, Katzenstein zu töten. Katzenstein wusste, dass die Blüten von Weiß stammten. Und er hatte durch mich erfahren, wie und wo Chantal zu Tode gekommen war. Doch Weiden hat weder sie noch ihn ermordet. Sondern? Derselbe Mann, der Chantal überredete, vor ihrer Abfahrt nach Ost-Berlin zur Sicherheit eine Kopie bei Weiden zu lassen. Und derselbe Mann, der Weiden später versicherte, er habe sie persönlich in den Zug gesetzt. Wie bitte? Sie haben sie in die Ruinen gelockt und ermordet. Dann haben sie das Original des Skripts geschnappt und ein paar Jahre gewartet. Weiden erwies sich als ebenso berechenbar wie Chantal. Irgendwann ertrug er es nicht mehr, auf der Kopie zu schmoren. Er schlug ihnen vor, den Text unter seinem Namen zu veröffentlichen. Als ihm gestern aufging, in welche Falle sie ihn damit gelockt hatten, traf ihn der Schlag. Die letzten Tage waren offenbar zu viel für sie. Außerdem haben Sie Ihren Schwiegersohn dazu benutzt, seinen Mitverschwörern eine Kopie des Originals zuzuspielen. Sie haben Weiden geopfert. Wozu, guter Mann, sollte ich das getan haben? Ich bin seit 50 Jahren sein Verleger. Für Sie war er als Autor eh erledigt. Lieber eine kontrollierte Sprengung als ein komplettes Desaster. Solange Sie nicht persönlich belastet werden, können Sie als betrogenes Opfer posieren. Dafür beschwöre ich einen Skandal herauf, der mir finanziell den Hals bricht. Das ist abenteuerlich. Skandale sind dem Verkauf nicht abträglich. Wieso sollte ich das Corpus Delicti jahrzehntelang aufbewahren? Und überhaupt, was hat das alles mit dem Mord an Katzenstein zu tun? Katzenstein hatte keine Lust, den Vollstrecker an Weiden zu spielen. Deshalb schrieb er Ihnen, was sie wiederum zwang, mich einzuschalten. Dann glaubte er, Weiden habe sie benutzt. Er verdächtigte ihn, Chantal das Skript gestohlen zu haben. Und wohin? Weiden berichtete ihm seine Version. Daraufhin rief er sie an. Sie beteuerten ihre Unschuld und boten ihm an, ihn umgehend aufzusuchen. Dann haben sie ihn erschlagen. Verraten Sie mir nur noch eins. Wie habe ich Chantal dazu gebracht, mir in die Ruinen zu folgen? Sie mussten ihr einen zwingenden Grund liefern. Ihre Wunde war Weiß. Sein Schicksal ließ ihr keine Ruhe. Sie wollte mehr darüber wissen. Also erfanden sie jemanden, der ihr genau das versprach. Er lebt in den Ruinen. Sie erklärten sich bereit, sie zu begleiten. Chapeau. Sie hätten Schriftsteller werden sollen. Ich bin ihm auf den Leim gegangen. Vater, lass das. Nimm die Waffe runter. Es ist sinnlos. Markus. Entschuldigung, dass ich zu spät bin. Ich bin aufgehalten worden. Herr Fabian rief mich heute Morgen an und hat mir alles erzählt. Jan-Peter hat sich letzte Nacht nochmal bei mir gemeldet. Er sagte, er habe alles nur für uns getan. Für mich und das Kind. Da habe ich ihm gesagt, ich würde es abtreiben lassen und aufgelegt. Du bist schwanger? Sie nickte, als ob es ihr gar nichts mehr anginge. Und er sagte, wie erschlagen, in den Lehnstuhl zurück. Tust du das, um mich zu strafen? Du warst mein Vorbild. Ich wollte immer sein wie du. Dein Lebenswerk fortführen. Ich habe wirklich daran geglaubt. Jetzt empfinde ich nur noch Scham. Scham und Ekel. Für dich, für mich, für Jan-Peter, für das alles hier. Sein Antlitz wurde wächsern. Er stand auf und trat seltsam steif auf die Terrasse hinaus. Starkste bis an die Balustrade, blieb stehen. Jetzt ist er dort angelangt, wo nichts mehr geht. Ich blickte auf seinen Rücken, dann auf die Pistole, die er schlaff in der rechten hielt. Zeit zu gehen. Chantal. Nackt und namenlos in die Ruinen. Was bleibt von ihr? Ihre Kraft. Ihre Kraft, Weiß aus der Hölle zurückzuholen. Seine Rettung. Ihrer beider Triumph über den Wahnsinn der Zeit. Und die Hoffnung, die daran lag. Ich sehe sie in der Fabrik beim Ausnehmen der Fische, wie sie abends Arm in Arm mit Freundinnen kichernd über die hell erleuchtete Canebière schlendert. Ich stelle sie mir in verrauchten Bars hinter altertümlichen Mikrofonen vor, wo sie die Männer anlacht und den Zigarettenmädchen zuzwinkert. Ich male sie mir in den Hügeln nördlich von Aix aus, mit einem Tuch im Haar, wie sie Lavendel pflückt und zu Garben bindet und sich kein einziger der vorbeiziehenden Soldaten vorstellen kann, dass die schlanke, barfüßige Frau mit den braun gebrannten Beinen eine geladene Sten unter den Bündeln versteckt hat. Und dann ist da dieses Bild an einem heißen Augusttag, als sie sich vor die bespuckten, herumgestoßenen Frauen stellt, denen die Köpfe geschoren worden sind. Ich bin ihr begegnet. So gut man sich quer durch die Zeit begegnen kann. Du lebst und kannst dich erinnern. Das zählt. Kein Tag für Helden. Hörspiel in zwei Teilen nach dem Roman von Christoph Ernst. Bearbeitung Susanne Hoffmann. Zweiter Teil. Die Rollen und ihre Darsteller: Jakob Fabian, Hans-Werner Meyer. Meinhard Dörling, Peter Striebeck. Walter Weiden, Uwe Friedrichsen. Conny Fabian, Katja Danowski. Valerie Weiden, Ulrike Grote. Dorothee Dörling, Marina Galitsch. Jan-Peter Heinzen, Samuel Weiß. Markus Dörling, Felix Kramer. Sowie in weiteren Rollen Edgar Bessen, Stefan Haschke, Ben Hecker und Stefan Schad. Komposition Hans Schüttler. Technische Realisation Gerd-Ulrich Pockensee und Sabine Kaufmann. Regieassistenz Janine Lüttmann. Regie Ulrich Lampen. Produktion Norddeutscher Rundfunk 2010. Dramaturgie und Redaktion Hilke Feeth.